Was? Ist schon wieder Zeit für einen Podcast? Okay. Moment, dann geben wir mal gerade eine Kippe. Jo, danke dir. Hallo Freunde. Ja, zweite Folge vom neuen Podcast. Bevor ihr euch dran gewöhnt, ich überlege noch, ob ich die Folgen wirklich durchnummeriere oder ob die einfach einen Titel bekommen, da muss ich mal schauen. Auf jeden Fall der Titel der Folge wird wahrscheinlich lauten, also ich könnte das nicht. Und das ist bezogen auf meinen Beruf. Und zwar bekomme ich das jetzt nicht ausschlaggebend oft, aber eigentlich so in 90% der Fälle, wenn ich den Leuten sage, was ich mittlerweile beruflich mache, kommt halt diese Aussage. Waren heute mit den Kindern, hatten einen kleinen Ausflug in so einem Einkaufscenter. Und da kam ein älterer Herr zu mir und meinte, ja, sie machen einen tollen Job, ihr Job ist total wichtig, aber ich könnte das nicht. Etc. pp. Und das hört man halt öfter. Ja. Und ich muss jetzt erstmal ein bisschen ausholen und selber mal fragen. Oder ich frage mich jetzt, woran die Leute denken, wenn sie solche Aussagen treffen. Und ich glaube, dass viele quasi so den Spielplatzlärm oder den Gartenlärm, sag ich mal, also im Kindergarten, der Außenbereich heißt Garten, dass sie das halt quasi im Kopf haben und denken, das wäre halt den ganzen Tag so. Es ist ein größten Teil vom Tag ist es so, gerade so im Sommer, wie jetzt, wenn schönes Wetter ist, dann ist man halt öfter und länger draußen. Das ist dann schon laut, also die Kinder machen schon Krach und das ist auch richtig und wichtig. Aber man bekommt das so gar nicht mit. Also ich persönlich, ich streife immer so durch den Garten und guck halt quasi, ob alles in Ordnung ist. Da kommen hin wieder Kinder, die wollen was spielen, dann spielt man mit denen. Die einen Kinder brauchen Hilfe bei irgendwas, weil das Schnürsenkel aufgegangen ist oder weil sie irgendwo turnen wollen. Dann weint ein Kind, dann muss man halt trösten und also was also man isst. Man hat ständig was zu tun und den Lärm, den bekommt man so eigentlich nicht mit. Das ist halt dann überwiegend, wenn man in der Gruppe, also im Raum ist, ist es dann halt relativ laut. Ich muss an der Stelle sagen, der Kindergarten, wo ich bin, wir haben kein offenes Konzept. Offenes Konzept bedeutet, es gibt verschiedene Räume, Bastelraum, Lego-Raum, Holzraum, Schlag-mich-tot-Raum, etc. pp. Und in jedem Raum ist halt dann Erzieher und die Kinder gehen halt dahin, wo sie wollen. Das ist das sogenannte offene Konzept. Das haben wir nicht, wir haben halt ein geschlossenes Konzept. Wir sind halt mehrere Kindergartengruppen. Und die Kinder sind halt immer in derselben Gruppe. Und die Räume sind halt dann entsprechend ausgestattet. Da gibt's halt Lego, Holz, Puppen, einen Basteltisch etc. Da sind halt also diese ganzen Räume im öffentlichen oder im offenen Konzept, die sind halt im geschlossenen Konzept quasi in einem Raum integriert. Und in diesen Räumen, natürlich ist es laut, ne? Gerade wenn die Kinder halt spielen, aber sie machen also das ist halt dann der Lärm, der von dem Spielzeug herkommt. Manchmal werden die Kinder halt lauter, dann sagt man denen, sollen halt leiser sein, dann ist es halt wieder okay. Also es ist schon laut, es ist akustisch definitiv ein Impact, der auf einen stattfindet. Ja? Das ist aber nicht Dauerzustand. Und jeder weiß eigentlich, ich komme ursprünglich aus der IT. Und da ist halt auch eine besondere Art von Stress. Da wollen auch viele Leute was von dir etc. pp. Und bei den Kindern ist es halt auch so, da wollen, drei, vier, fünf Kinder wollen auch gleichzeitig was von dir. Und die arbeitest du nacheinander ab, ne? Guckst, was sind die Bedürfnisse, gehst auf die Bedürfnisse ein, hilfst denen, je nachdem, was sie halt von dir haben wollten. Und das ist halt ganz easy, bei den Kindern ist es ganz leicht. Sie hat zuerst gefragt, er danach du etc. pp. Und das ist auch gut in 99% der Fälle. Projektleiter bzw. Erwachsene halten sich ja alle immer für, da hält der eine sich ja wichtiger als den anderen zum Beispiel. Ja? Und jeder, der in der IT arbeitet, weiß, dass Projektleiter eine ganz eigene Art Mensch sind, sage ich mal. Ich möchte an dieser Stelle auch nichts weiter zu Projektleitern sagen. Und wenn die sich nicht wichtig fühlen, dann fühlt sich halt der eine Kunde wichtiger als der andere, etc. pp. Dazu sind dann noch die Geschäftsführer, die dann irgendwas von dir wollen. Ja, selber den ganzen Tag auf dem Stuhl sitzen und überhaupt nicht wissen, was so en Detail in den einzelnen Entwicklungsabteilungen abgeht, aber trotzdem halt dicke Welle schieben so. BWLer halt, aber naja. Und es kommt halt nichts zurück und von den Kindern kommt halt sehr, sehr viel zurück. Kinder sind halt ja dankbarer als so der größte Teil der Erwachsenen. Und das macht die Arbeit natürlich dann relativ angenehm. Na, sie ist in meinen Augen, sie ist zwar, ich sag mal, lauter, aber von der seelischen Belastung her oder von der mentalen Belastung ist es eigentlich handelbar. Ich verstehe, dass viele Menschen diese Art von Multitasking nicht können, wenn halt mehrere Kinder was von einem wollen. Da die nötige Ruhe zu bewahren, kann vielleicht auch nicht jeder, aber ich kann es halt, ich komme damit klar. Und es ist im Vergleich zu dem, was ich in der IT an Stress erlebt habe, sind das echt Peanuts, muss man einfach sagen. Also ich will jetzt nicht den kompletten Erzieherstand jetzt irgendwie so darstellen, dass das halt irgendwie eine total läppische Aufgabe ist. Sie ist schon anspruchsvoll und auch schon stressig, ja. Aber ich bin halt einfach anderes gewöhnt. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich proportional mehr Stress in der IT hatte. Ich hatte eine andere Art von Stress und sie ist bedeutend negativer als das, was ich aktuell im Kindergarten habe. Und wie ich es eben schon mal gesagt habe, von den Kindern kommt extrem viel zurück. Es kommt sehr, sehr viel zurück. Und das hat man in der IT nicht. Und das ist halt auch das Schöne daran, mit Menschen bzw. Kindern zu arbeiten, weil sie einfach dankbar sind und auf ihre Art und Weise deine Arbeit und deine Anwesenheit schätzen. Und das macht den Beruf unterm Strich sehr schön und sehr angenehm. Das wollte ich einfach nur mal loswerden. Ich habe mir gedacht, das ist ein netter kleiner Einstieg für die erste Folge. Und hoffe, ihr könnt mich da verstehen, falls ihr weiterhin Fragen habt zu meinem Beruf beziehungsweise zu meinem Berufswechsel etc. pp. Wie immer über Twitter oder über die Kommentarfunktion. Und das war's dann auch schon wieder. Ich bedanke mich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.